Grenzenloses Wachstum. Auf dem bereits erwähnten Personendatenblatt des BKA über Mario Lutini heißt es: Erst bemüht, mit Gästen und anderen Personen staatlicher, behördlicher und auch polizeilicher Stellen freundschaftliche Kontakte zu unterhalten. Erst gewillt, diese Kontakte zu seinen Zwecken auszunutzen. Lutini tut damit genau das, was die Organisation Ndrangheta von ihren Mitgliedern erwartet. Und er trägt damit seinen kleinen Beitrag bei zu einer Erfolgsgeschichte, die selbst unter kriminellen Organisationen außergewöhnlich ist. Eine Erfolgsgeschichte, die viele Jahrzehnte früher begonnen und für die eine Vollversammlung der Ndrangheta im Jahr 1969 den Grundstein gelegt hatte. Begeben wir uns auf eine kurze Zeitreise. Mario Lutini war damals 13 Jahre alt und hatte wohl eher die Mädchen seines Heimatdorfes Manda Torricchio im Sinne als Strategiedebatten einer kriminellen Organisation. In Washington trugen abertausende Menschen ihren Protest gegen den Vietnamkrieg auf die Straße. Die Deutschen hatten Willy Brandt zu ihrem Kanzler gewählt. Neil Armstrong hatte vom Mond gewinkt. In den USA wurde der erste Vorläufer des Internets realisiert. Was vielleicht in unserem Kontext am wichtigsten ist, der Begriff der Globalisierung war eben erst entstanden. Märkte funktionierten noch weitgehend lokal. Die Europäische Union war noch nicht einmal in den Kinderschuhen. Es gab die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und man stritt über die Höhe von Zöllen. In dieser Zeit kamen in der kalabrischen Provinz, mitten im Wald bei Montalto, im Gebiet um San Luca gelegen, mehr als 170 Mitglieder der Ndrangheta zusammen. Die Organisation tagte damals einmal pro Jahr und sprach über drängende Fragen. Alle Clans, mehrere Dutzend waren vertreten. Bisher hatte die Polizei noch nie rechtzeitig etwas über die Treffen erfahren. Diesmal war es anders. Es gab Hinweise auf Tag und Ort. Bei dem Treffen in den Bergen kam alles zusammen, was in der Ndrangheta Rang und Namen hatte. Nachzulesen ist das in einem Urteil vom Oktober 1970, bei dem 67 von 72 Angeklagten verurteilt wurden, und zwar wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Bei dem Treffen bildete sich die Organisation ein Stimmungsbild über zwei vorherrschende Richtungen. Die eine Fraktion wollte, dass die Ndrangheta weiterhin vor allem lokal agiere und sich wie gehabt in den angestammten kriminellen Aktivitäten betätige, also vor allem Erpressung, Schutzgeld und Betrug. Die andere Fraktion hatte gute Erfahrungen damit gemacht, zu expandieren, zum Beispiel nach Norditalien und verstärkt unternehmerisch zu agieren. Diese Vertreter wollten künftig an staatlichen Projekten partizipieren, also etwa von großen Baumaßnahmen profitieren, wie etwa später beim Hafen von Gioia Tauro und der Autobahn zwischen Salerno und der Region Calabria. Im Kern ging es darum: Diese Vertreter wollten das Tätigkeitsfeld der kriminellen Organisation erstens auch auf nicht-kriminelle Geschäfte ausweiten und sie drängten zweitens darauf, sich territorial zu verbreiten. Diese Fraktion setzte sich durch. Kontakte zu nichtkriminellen Entscheidern waren dafür unverzichtbar und wurden von der Organisation angestrebt. Politiker rückten damit in den Fokus der Organisation. In der Folge passte die Ndrangheta ihre Strukturen und ihr Reglement diesem Ziel an. Man muss die Konferenz von Montalto auch deshalb aufmerksam lesen. Was damals im Jahr 1969 beschlossen wurde, ist bis heute von größter Relevanz. Nicht nur für Italien, sondern für alle Länder in Europa und viele mehr. Die damals gewählte Strategie ist bis heute für den Erfolg der Organisation verantwortlich. Eine Frage aber bleibt: Lebten damals schon Mitglieder der Ndrangheta in Deutschland? Vermutlich schon. Mir liegen dazu aber keine Daten vor. Für die Cosa Nostra, die zur Zeit des Treffens von Montalto international viel mehr im Fokus stand, ist der früheste Beleg, den ich gefunden habe, ein alter Pressebericht aus der Feder von Mario Francese. Dieser enthüllte als erster die Rolle des brutalen Mafiabosses Toto Riina in der sizilianischen Mafia und wird deshalb auch in einem Gerichtsurteil aus dem Jahre 2002 gegen Riina zitiert. 1976 schrieb Francese über ein gerade ermordetes Mitglied der Cosa Nostra, Rosario Cotimiglia. Der ranghohe Mafioso war 1967 aus Sizilien nach Deutschland verbannt worden, weil er in seiner Heimat für zu viel Ärger gesorgt hatte und man eine Eskalation vermeiden wollte. Ein paar Jahre später kehrte er zurück. und wieder ein paar Jahre darauf, 1976, wurde er erschossen. 3 Jahre später wurde auch Mario Francese ermordet.